bist du ein Landesbahn, denn deine es ist. Ein Gefühl, wo du selbst nicht mehr weißt, wer du bist. Wo das Fremde stündlich deinen Alltag umgibt. Wo ein jeder die Schuld immer weit von sich schiebt. Wahrheit und Heimat so gut wie gar nichts mehr zählen. Wahlprogramm, ach woher, sie wissen nicht, was sie wählen. Ein Kreuzchen hier und mal ein Kreuzchen dort. Es wird schon alles gut gehen, nur schnell raus und fort. Wo sind nur all diese Werte, all die Namen, die man einst ehrte, vergraben unterm Schutt der Zeit? All die Orden für Tapferkeit, heute nur noch Erbärmlichkeit. Regiert Habgier, Hass und Neid unterm Schutt der Zeit. Heute verunglimpft man die Männer, die als fielen fürs Reich, die Leben gaben, heute ist's völlig gleich. Kriminalisiert als Verbrecher in Ehren und so gut wie keiner, der aufsteht und sich wehrt. Als Helden gelten jene, die Besatzer waren, die Rauben und vertrieben, sich aufführten wie Barbaren. Die Wahrheit und das Recht machen nun mal die Sieger, dagegen singe ich diese Lieder. Wo sind nur all diese Werte, all die Namen, die man einst ehrte, vergraben unterm Schutt der Zeit? All die Orden für Tapferkeit, heute nur noch Erbärmlichkeit, regiert Habgier, Hass und Neid. Wo sind nur all diese Werte, all die Namen, die man einst ehrte, vergraben unterm Schutt der Zeit? All die Orden für Tapferkeit, heute nur noch Erbärmlichkeit. Es friert Habgier, Hass und Neid unterm Schutt der Zeit. Unterm Schutt der Zeit.